Autobahnausfahrt Stuttgart Nord. Zubringerstraße. Tankstelle in fadem Grünzeug. Angst, Tetze, Lungenkrebs und Kristallglas. Job Zoe und die Pferde von Kentucky. Die zerschmetterte Schläfe. Der Zufall und die Sinnlosigkeit. Die Welt ist keine Fotografie. Sie ist Campari-Rot. Korallenrot. Blutrot. Sie ist voller Fahrerflucht. Zufall und Sinnlosigkeit. Täglich, stündlich. Soll man anrufen? Soll man schweigen? Alfred Andersch, Fahrerflucht. Sprachen: Tankwart Hans-Christian Blech. Manager: Martin Held. Mädchen: Gustl Hallenke. Ansager: Hans Bernhard. Sowie Alf Reigl, Walter Starz, Ann Höhling, Gerd Westphal, Horst Frank und andere. Regie: Marcel Ophüls. Produktion: Südwestfunk, Radio Bremen, 1957. Am kommenden Mittwoch steht das Hörspiel Hinkel von Susanne Ayub auf unserem Programm. Am 27. Juli um 20.03 Uhr hier in Bayern 2. Weitere Informationen und den